Die heiligen Worte, vulgär und gemein, hämmern sie dir in den Schädel ein. Sie zeigen auf dich, du bist ihr kleines Schaf. Gehe auf die Knie und bete. Auf ihre Lüge, auf ihre Lüge!